Hier ist der Südwestfunk in einer Gemeinschaftsproduktion mit dem Österreichischen Rundfunk und der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft. Der Abenteurer und die Sängerin, ein Spiel aus dem Venedig des 18. Jahrhunderts von Hugo von Hofmannsthal. Ihr gehört zu den Familien, die diese Stadt regieren. Ich liebe diese Stadt über alles. Wir finden uns in der Oper. Ich will den Namen einer Sängerin wissen. Ich sehe mich nach einer Person von Stand um, an die ich meine Frage richten könnte. Eure Haltung, eure Kleidung, euer gemessener Blick, eure wundervoll schönen adligen Hände ziehen meine Aufmerksamkeit auf sich. Und ich finde nichts wünschenswerter, als eine Unterhaltung fortzusetzen, die der Zufall angeknüpft hat. Sie sind sehr gütig. Und ich bin umso beschämter. Wir wollen uns du sagen, wie in der großen Welt, in Wien und Neapel. Ich will dir erklären... Oh, du musst mich entschuldigen. Ich bin auch keine 24 Stunden hier und wie du siehst, schlecht bedient. Euer Gnaden. Le Duc, ich komme an. Niemand ist da, mir aus der Gondel zu helfen. Auf der Treppe ist kein Licht. Im Vorhaus kann man den Hals brechen. Wo ist der Lakai, den du aufnehmen solltest? Euer Gnaden, es waren drei da, aber mit solchen geilen Gesichtern... Genug, du wirst morgen zusehen. Jetzt Lichter, ich habe Gäste. Tokaja. Kaffee. Darf ich dir sonst etwas anbieten? Sie sind nicht das erste Mal in Venedig, Baron? Wie kannst du das glauben? Aber du machst mich unglücklich. Ich sehe, du fühlst dich nicht zu Hause. Der Tokaja. Benier, wir begehen die größten Torheiten um einer Frau willen, die wir im Vorübergehen gesehen haben. Und um die Bänder eines Mieders aufzulösen, ehe wir wissen, was dieses Mieder verbirgt, setzen wir unser Leben ein und bedenken uns keinen Augenblick. Aber einen Mann, der uns gefällt, anzureden, einen Menschen zu suchen, ein Gespräch, das vielleicht Unendliches bietet. Welche Schwerfälligkeit haben wir da? Welche Mischung von Bauernstolz und Schüchternheit? Die Zurückhaltung, deren wir uns einer Frau gegenüber schämen würden. Einem Manne gegenüber scheint sie unseren Platz. Und ist es vielleicht auch. Eben darum, weil wir Männer sind. Du bist ein Venezianer. Ich bin's zehnfach. Der Fischer hat sein Netz. Und der Patrizier das rote Kleid und einen Stuhl im Rat. Der Bettler seinen Sitz am Rand der Säule. Die Tänzerin ihr Haus. Der alte Doge den Ehering des Meeres. Der Gefangene in seiner Zelle früh den salzigen Duft und blassen Widerschein der Purpursonne. Ich schmecke alles dies mit einer Zunge. Öffne das Fenster, Le Duc. Welch eine Luft ist das? In solcher Nacht ward diese Stadt gegründet. Weißt du den Anfang nicht? Wovon der Anfang? Von Venedig. Hier war solch ein öder Wald am Rand des Meeres wie bei Ravenna. Aber Fischer zogen an Perlenschnüren und an ihrem langen goldroten Haar Prinzessinnen ans Ufer. Prinzessinnen? Sie waren nackt. Und leuchteten die Perlen und lebten mit den Fischern. Andere kamen danach auf Ungeheuern durch die Luft und durch das Meer gefahren. Tralala, tralala. Wie war das, was sie sang? Tralala. Wer sang? Sie, heute in der Oper. Sehr schön, sehr schön. Doch später dann zerging die Zauberstadt. Nicht ganz, es blieb ein etwas in der Luft, im Blut. Sie haben die Beredsamkeit eines Dichters, mein Baron. Oh, eines Liebhabers, höchstens eines Liebhabers. Eines Liebhabers, der sich gerade hier... An die glücklichsten Stunden erinnert, an die unbeschreiblichsten, die unvergesslichsten. Sie war ein Kind und wurde in meinen Armen zum Weib. Ihre ersten Küsse waren unerfahren wie aus dem Nest gefallene junge Tauben. Ihre letzten Küsse sogen die Seele aus mir heraus. Wenn sie kam, abends oder in der Früh, schlanker als ein Knabe, sie war in den großen alten Mantel gewickelt. Dann warf sie ihn hinter sich und trat hervor wie ein Reh aus dem Wald. So hinter sich? Den Mantel, ja. Den Mantel und trat hervor. Sie glühte unter meinen Küssen auf. Sie hatte einen anderen Mantel, dann von nacktem Glanz und ungreifbarem Gold. Ihr Hals war angeschwollen und ihr Mund gekrümmt vom Schluchzen grenzenloser Lust. Beladen war ein jedes Augenlid mit Küssen, jede Schulter, jede Hüfte. Ich habe 100-mal im Arm von anderen der anderen vergessen, wie durch Dunst, durch ihren Leib hindurch, den Perlenglanz von jenem Leib im Dunkeln schwimmen sehen. Und zu mir glühen durch den Dunst goldfarben ein erbsengroßes Mal an ihrer Brust. Ein Mal? Hier am Hals? Wie? Hier, mich dünkt. Nein, hier an der Brust. Was ficht dich an? Nichts. Beinahe nichts. Entschuldige mich. Lass mich die Spieltische ordnen. Le Duc? Euer Gnaden. Der Brief an die Opernsängerin ist bestellt? Es ist doch schon eine alte Frau draußen, welche die Antwort bringt. Ich gehe sogleich. 2 Spieltische, auf jeden 4 Lichter. Und schenk meinem Gast vom Tokaier nach. Erlaubt euer Glas? Wer ist dein Herr? Eure Exzellenz werden wissen, dass ich die Ehre habe, dem Herrn Baron Weidenstamm aus Amsterdam zu dienen. Weidenstamm. Es gibt keinen Holländer auf der Welt, der ein solches Venezianisch spricht. Ich habe sagen gehört, Verwandtschaften... Des Teufels Verwandtschaften. Zumindest habe ich aus dem Mund meines gnädigen Herrn selbst die wiederholte Versicherung, dass er sich seit mehr als 15 Jahren niemals in Venedig aufgehalten hat. Die hast du, braver Mensch. Die wiederholte Versicherung? Wiederholt und ausdrücklich. Da, nimm. Du bist ein sehr braver Mensch und verdienst einem so ausgezeichneten Kavalier, wie der Baron ist, attachiert zu sein. Ich küsse Eure Exzellenz die Hände. Vor 15 Jahren war sie ein 12-jähriges Kind. Meine ganze Angst ist sinnlos. Er hat mich in der Oper um ihren Namen gefragt, also kennt er sie nicht. Das Muttermal, er hat ihr die falsche Stelle bezeichnet. Das mit dem Mantel. Ich bin wahnsinnig. Er spricht nie von ihrem Singen. Wie habe ich solch ein Narr sein können, das zu übersehen? Er wäre 1000-mal zu eitel, um so etwas zu verschweigen. Nun aber wirklich gute Nacht. Und morgen zum Frühstück, hoffe ich, tust du mir die Ehre. Casa Venier, die Jüngere, 3 Schritte hinter San Zaccaria. Wie gute Nacht? Jetzt wäre es Schlafenszeit. Du denkst nicht dran und ich denke nicht daran, dich fortzulassen. Nun kommt mein Bankier und bringt so viel er kann an lustiger Gesellschaft. Nun, ich kann beinahe erraten. Wie? Die Redegonda, die Corticelli, wie? Mir scheint. Dazu 3 Tagediebe. Einer der Sonette und einer der Pasquille schreibt. Der dümmste Abate und der zudringlichste Jude. Und du und ich, dann ist die Arche Noah. Jeder Art ein Tier. Und dass so viele Arten sind, das macht die Welt so bunt. In einen Edelstein hineingebannt ist unseres Geistes Geist, des Schicksals Schicksal. Der hängt vielleicht zwischen den schönen Brüsten der Redegonda und er schläft vielleicht bei Zwiebeln in der Tasche eines Juden. Was weiß ich. Du bist sehr aufgeräumt. Ich will hier Feste geben. Le Duc, schaff Löwen, die Blumensträuße aus dem Rachen werfen. Vergoldete Delfine stell vor's Tor, die roten Wein ins grüne Wasser speien. Nicht 3, nicht 5, 10 Diener nimm hier auf und schaff Livreen. An den Treppen sollen 3 Gondeln hängen voller Musikanten in meinen Farben. Ihr beschämt uns alle. War's schon zu viel? Zu viel? Noch nicht genug. Ich mache aus dem Kanal ein fließend Feuer. Streu so viel Blumen aus, dass alle Tauben betäubt am Boden flattern. So viel Fackeln, dass sich die Fische angstvoll in den Grund des Meeres bohren. Mach Dichterträume wahr. Bau eine Pyramide aus Leibern junger Mädchen, welche singen. Die Pferde von San Marcos sollen wiehern und ihre ehernen Nüstern blähen vor Lust. die oben liegen in den bleiernen Kammern und ihre Nägel bohren in die Wand, die sollen innehalten und schon meinen, der jüngste Tag ist da und dass die Engel mit rosenen Händen und dem wilden Duft der Schwingen niederstürzend jetzt das Dach vom Blei hinweg herein den Himmel reißen. Schst! Höre ich nichts singen? Kommt's nicht näher? Merk auf! Hörst du nicht eine süße Stimme? Hierher. Noch nicht? Nein, früher war es stärker. Du hörst gar nichts? So ist's in meinem Blut. Hier ist ein Glas. Ein zwei. Verzeihen Sie, es gibt ja gleichen Tage, wo ein tolles und widerwärtiges Geschick den Kopf von Schlangenhaaren wimmelnd uns entgegen an jeder Tür reckt und unterm Tisch hervorkriecht. Dran wir sitzen. Flecken hat die Sonne selbst. Am Mond hängt weißer Aussatz. Und unser ganzes Innere geht in Fetzen, darin sich Diebe wickeln. Es ist ein Alp. Beinahe. Nur schläft man nicht. Oh, hättest du gelernt, wie ich zu leben, dir wäre wohl. Ich achte diese Welt nach ihrem Wert. Ein Ding, auf das ich mich mit sieben Sinnen so lange werfen soll, als Tag und Nächte mich wie ein ächzend Fahrzeug noch ertragen. Leben. Gefangen liegen. Schon den Tritt des Henkers schlürfen hören im Morgengrauen. Und sich zusammenziehen wie ein Igel. Gesträubt vor Angst und starrend noch von Leben. Dann wieder frei sein. Atmen. Wie ein Schwamm die Welt einsaugen über Berge hin. Die Städte drunten funkeln wie die Augen. Die Segel draußen voll gebläht wie Brüste. Die weißen Arme. Die von Schluchzen dunkeln verführten Kehlen. Dann die Herzoginnen im Spitzenbette weinen lassen und den dumpfen Weg zur Magd. Du glaubst mir nicht? Wie kannst du einen Blick so sehr missdeuten? Ich sage dir, es gibt nichts Lustigeres, als hier im Zimmer auf- und niedergehen, sich Wein einschenken, essen, schlafen, küssen und draußen an der Tür den wilden Atem von einem gehen hören oder einer, die lauert und in der geballten Faust den Tod hält. Deinen oder ihren Tod. Dein Leben geknüpft an eine Kerze, die wo vor einem höchst verschwiegenen Spiegel in sich verglühend vor Erwartung flackert. Aha, sie kommen. Sag sie, mein Bankier. Wie geht's mir, Herr? Wie geht's, mein lieber Sassi? Spielt ihr den Hausherrn, mich lasst Diener sein und euren Gästen meine Dienste machen. Marfisa Corticelli, die Camargo des Augenblicks, die Tänzerin Venedig. Zu euren Füßen, Baron. Marfisa, euren Namen auszusprechen, heißt Duft einatmen einer seltsam süßen und wilden Frucht. Erlaubt den Lippen, sie zu brechen. Was lobt ihr ihre Lippen? Ihre Lippen sind so wie andere Mädchen. Mit der Spitze der Füße trillert sie. Und in den Kehlen der Knie hat sie hübschere Melodien als andere, wenn sie sich den Hals ausschreien. Wer? Ich bin die Mutter. Lamia, die Mutter der jüngsten Grazie. Hier, noch ein Freund? Dies ist ein junger Musiker, Salaino. Ich wäre gerade so gern der alte Grabstein am Kirchentor, auf den die Weiber treten. Dies ist kaum ein Mensch. Gebt auf ihn nicht mehr Acht als wie auf einen Schatten. So ist es deiner? Ja, ein toll gewordener. Mit grässlichen Gebärden hinter mir, so wie der plumpe Faun die Nymphe ängstigt. Der für das übermütige Ding zu viel Seufzer verschwendet. Aber sonst auch nichts. Lass ihn doch, Mutter. Und ich bitte euch alle, tut so wie ich und gebt auf ihn nicht Acht. Hier der Patrizier Vignier, seit wenig Stunden meinem Herzen nah, doch teuer wie ein alt erprobter Freund. Er führt zum Spiel. Seid wie zu Hause, bitte ich. Was kann ich tun, Marfisa, um dir nicht ganz zu missfallen? Viel. Oh, eine Menge. Wenn du mich gern hast... Nun? So gehst du und mietest Leute. Oh, sie tun's ein wenig. Wenn du mich gern hast, so missfällt dir doch, wer mich misshandelt und erdrückt erniedrigt. Missfällt? Ich hasse ihn wie den Pfahl im Fleisch. Und wen du hassest, lässt du doch nicht ungestraft? Den Namen? Costa. Wie? Vincenzo Costa, der Gag. Das ekelhafte Ungeheuer. Der Pächter des Theaters. Der die Brizzi, das Pate Deux, das mir Versprochene, das Große tanzen lässt. Er geht am Abend allein nach Haus, ich weiß. Bei Saint-Moisé. Zwei Männer tun's leicht. Du tust's. Du tust's. Du bist ein großer Herr und fremd hast Diener. Und würdest dich freuen? Wie nichts auf der Welt. Und gibst mir dann... Was? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Lasst mich jetzt los. Ja, Herr Baron. Liebe Frau, Ihrer Tochter ist das entzückendste kleine Ding, das ich je berührt habe. Mit der Fingerspitze. Sie haben sie nur von ihrer unbedeutendsten Seite kennengelernt. Ganz richtig. Ich brenne darauf, sie besser kennenzulernen. Ich sehe, sie versteht mich. Sie versteht mich. Ich hoffe, Euer Gnaden werden öfter das Ballett mit Ihrem Besuch beehren. Oh, sie versteht mich nicht. Ich gedenke, mich hier nur wenige Tage aufzuhalten und möchte keine Gelegenheit versäumen, Ihre Tochter kennenzulernen. Ich werde morgen bei ihr vorsprechen. Oh, das ist ganz unmöglich, gnädiger Herr. Unsere Appartements sind absolut nicht präsentabel. Es ist absolut unmöglich. Was heißt unmöglich hier? Sie werden trachten, bis morgen die Appartements präsentabel zu gestalten. Es ist unmöglich. Meine Tochter ist nicht im Besitz eines convenable négligé, um so distinguierte Gäste zu empfangen. Ich werde die Ehre haben, ihr durch meine Gondel ein sehr convenables négligé zuzuschicken. Ich weiß nicht, ob Euer Gnaden auswendig die Maße... Überlassen Sie das meinen Augen, gute Frau. Ich habe hier drinnen Maße genug, 10.000 verschiedene Frauen aus 10.000 blinden Marmorblöcken herauszumeißeln. Aber ich habe nicht die Laune, mich mit totem Material abzugeben. Die Redegonda! Die Redegonda, so ruft, wer am Verdeck zuerst erwacht, die Sonne, und die anderen rufen's nach. Welcher Gott war dies, der starb vor Sehnsucht nach dem Anblick des wundervollsten Nackens? Seinen Namen habe ich vergessen, doch ich teile, fürcht ich, sein Schicksal, wenn ihr geht. Sehr schön gesagt. Erlaubt ihr? Ich trinke euch zu. Dieses Glas ist nun so wenig mehr feil, da es an euren Lippen lag, als eine von den Kammern meines Herzens. Ach, solche Gläser haben wir noch viele zu Hause. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie alle kaufen. Ihr spielt? Tut ihr es für mich? Ich bin zu glücklich, lasst ihr mich nur den letzten Ruderer sein an eures Glückes Schiff. Kommt, ihr kennt die Gäste? Ah, Herr Vigny. Schweigsam, wie immer. Wie die Star, Marfisa Corticelli? Ich bin nur gern beim Spiel mit meinesgleichen. Göttin an Schönheit müsstet ihr dann euren Spieltisch aufschlagen lassen im Olymp. Wo ist das? Nehmt hier vorlieb an diesem Tisch. Salaino, junger Schatten. Monsieur Baron. Nehmt die Bank und die Musik beginnt. So allein, Vigny? Und also in Gedanken? Sehr, mein Lieber. Warst du heute in der Oper? Ich sah den ersten Akt. Das war im zweiten. Willst du mir nicht erzählen, was dich beunruhigt? Ich fürchte, ich bin lächerlich. Und doch war es keine Täuschung. Als dieser Mensch... Du kanntest ihn? Nein, nachher stellte er sich mir vor. Als dieser Mensch sich auf den Platz neben meiner Loge setzte und ihr Blick... Du sprichst von deiner Frau? Und ihr Blick, der mich suchte, auf ihn fiel, wurde sie unter der Schminke blass. Und der Ton, der schon auf ihren Lippen schwebte, tauchte wieder unter, wie ein erschreckter Wasservogel. Und von dem Augenblick an sang nur mir ihre Kunst, nicht mehr ihre Seele. Einbildungen. Und doch war mir, als hätte das ganze Haus gefühlt, dass in ihr etwas Ungeheures vorgegangen war. Er kam dann auf mich zu, redete mich an und fragte um ihren Namen. Er fragte um den Namen deiner Frau? Um Vittorias Namen? Ja, er fragte, wie die Sängerin heiße. Und dann kann er sie doch nicht gekannt haben. Das sagte ich mir selbst im ersten Augenblick, aber im nächsten sagte ich mir, er kann sie sehr wohl gekannt haben. Aber er hat sie lange nicht gesehen, er vermutet sie vermählt und will ihren jetzigen Namen erfahren. Du zogst den Degen. Lass. Ich sagte ihm ihren Namen. Du sagtest, dass es deine Frau ist. Nein, ich sagte ihm ihren Mädchennamen. Und er? Er dankte und entfernte sich. Und du bist ein Kind. Und der Mann der schönsten, wundervollsten und unnahbarsten Frau Venedig. Zu wundervoll. Bedenk, wie sie in mein Leben hineintrat. Das geheimnisvolle Geschöpf eines Lebens, von dem ich nichts wusste. Es gibt Stunden, wo ich Angst habe, an ihr zu zweifeln. Und Angst, an sie zu glauben. Sassi, ich habe sie zu sehr lieben gelernt. Mit einer Liebe, die mein Wesen durchschütterte und in mir zuweilen Abgründe der Ermattung aufriss, wie ein ungeheurer Zorn. Was siehst du mich so an? Ich beneide dich. Ich beneide dich unsäglich. Ihr langweilt euch? Im Gegenteil, mein Herr. Gewonnen. Wieder gewonnen. Seht, Saladino spielt hier mit dem Teufel, der den großen Goldklumpen nachts ins Netz des armen Fischers warf. Ich nehme die Band. Bitte, Sassi, nehmt sie. Lorenzo, wenn jemand, Freund, seht ihr den alten Mann am Spieltisch hinter Saladino stehen? Er spielt schon eine lange Zeit, fast unbemerkt. Es gibt dergleichen, die wie Raben Aas die Häuser wittern, wo gespielt wird abends. Und mit den Fledermäusen und Nachtfaltern auf einmal da sind. Da! Nun geht er fort. Bei Gott, mir tut der Mensch bis in die Seele leid. Er suchte immer lang und legte noch ein Goldstück. Jedes schien zu zittern wie er selbst, aber eine Karte und immer gegen uns. Und jedes Mal zerschellte sein elendes Schifflein kläglich an jedem dieses Burschen, des Saladino, dessen Segel vom Wind des Glücks wild aufgeblasen war. Er sah traurig aus. Le Duc! Euer Gnaden. Lauf diesem Menschen nach im braunen Rock. Er geht die zweite Brücke. Lauf und gib ihm so viel. Sag nicht von wem. Steh ihm nicht Rede. Dies war vielleicht mein Vater. Zumindest habe ich meine nie gesehen. Und möchte keinem von dem Alter wehtun aus Angst. Es wäre gerade der. Es gibt Zufälle von der Art. Mir träumt's auch öfter. Gott weiß, der tolle Krüppel in dem Dorf, wo ich heute durchkam und vor 20 Jahren noch einmal schlief, der war vielleicht mein Sohn und fletschte gerade auf mich so wild die Zähne. Und du verachtest ganz das kleine Spiel? Ich acht es nicht. Ich hab die Bank. Wer legt dagegen? Redegonda, reizendste. Lasst mich euer Diener sein. Riecht mir die Schnalle am Schuh, sie ist verschoben. Ich morde euren Diener vor Neid, der das euch tun darf, wenn ich fern bin. Hör mich an, bezauberndste. Was flüsterst du? Ich will, dass du heute Abend bei mir bleibst, wenn alle fortgehen. Allein die Corticelli, die Marfisa, die ist boshaft. Vor ihrem Mundwerk habe ich solche Angst, die bringt's heraus. Und wenn mein Graf... Und wenn hier schmückst du dich von meiner Hand. Oh, Perlen. Perlen. Leben. Vielleicht sind Kinder, die einst der Mond mit Meeresnymphen hatte, hineingerückt. Sie frieren in der Luft. Hier ist ihr Platz. An deinem Halse saugen sie sich wach. Verschwender. Dank? Die Hand. Und wann den Mund? Oh, heute. Heute, unnützes Warten ist nichts als der Wurm in einer reifen Frucht. Oh, Warten ist die Hölle. Wenn es dies boshafte Geschöpf, die Corticelli, weiß, bin ich des Todes. Fällt dir nichts ein? Du gehst zum Schein mit allen anderen fort und kehrst um, sobald dich eine Ecke verdeckt. So willst du nicht? Oh ja, nur habe ich Furcht. Die Menschen sind so neidisch. Wenn man schön ist und nicht gemein wie sie, da... Schau die Corticelli und ihr Schatten. Marfisa. Und was? Und dies. Ich bin verliebt in dich. Verliebt. Verliebter als Narzissus in sich selber. Nichts Neues sonst? Oh, Marfisa. Still. Still jetzt. Geh mir ruhig nach. Gib acht. Ganz still. Ganz still, sonst macht die Mutter Lärm. Marfisa? Oh. Wie, brecht ihr auf? Was das für Menschen sind. Sie sind schon fort. Wir folgen ihrem Beispiel, wenn auch nicht so wortlos und so eilig. Ich sehe dich morgen, schneller Wortner Freund. Casa Vigne. Le Duc, geh vor und leuchte. Mademoiselle? Mein Herr? Ich finde nicht Worte. Sie beschämen mich, Sassi. Brief. Von wem? Die gleiche alte Frau, die schon vor einer Stunde. Von Vittoria. Antwort? Ist keine. Wie, sie will hierher? So steigt von links und rechts aus dieser Nacht hier Gegenwart und hier Vergangenheit empor. Jedwede eine schöne Nymphe. Und Zufall tanzt der übermütige Gott wie ein betrunkener Stern in dunkler Luft und streut Verwirrung. Doch ich nehm's auf mich und ficht er aus dem Dunkel. Ich pariere. Oh, versteck mich! Schnell! Ein Mann ist hinter mir! Ich fürchte, es ist mein Graf. Wenn der mich findet, der mordet dich und mich. Ich hab's gewusst, ich hab's vorausgesagt. Nur Mut, nur still, hier geh hinein, da bist du sicher. Ja. Wenn je, was? Warum kommst du? Herr Holländer, ich tue hier ein Ding, das ihr aufnehmen dürft, ganz wie ihr wollt. Und wofür ihr später jede Genugtuung haben sollt. Umstände nötigen mich, Argumente, die sich um meinen Hals legen wie der Streck des Henkers. Wenn das der Fall ist, was ich befürchte, so steht für euch ein Mensch, an dem das Schicksal einen unfassbaren Diebstahl begangen hat. Einen Diebstahl, der dem Bestohlenen alles wegnimmt, alles, was war, was ist und was sein wird. Und das Werkzeug dieses Diebstahls seid ihr. Messer Lorenzo Venier, ich bin um 20 Jahre älter als du und du bist mein Gast. Das macht die Musik zu meiner Antwort. Hör auf dies. Die Dame, die sich bei mir befindet, ist dir nichts. Ich habe dich nicht gefragt, ob du vermählt bist. Doch ist es weder deine Frau, Geliebte, noch sonst dir nah, ja, der Beachtung wert. Du weißt nicht, wer mir nachsteht, wenn sie dir's nicht mehr verriet als ich. Und sie hat 10-mal mehr Grund als ich zu diesem Maskenspiel. Wäre hier ein Ding, das für mich reden könnte, ein Zipfel ihres Mantels, könnte dies ihr blondes Haar, das hier am Vorhang hängt, goldfarbige Lippen auftun, diesen Argwohn zu scheuchen. Wie? Ein blondes Haar? Der Vorhang entriss es ihr. Der Vorhang. Dunkles Gold wie die vom Weihrauch dunklen Innern Kuppeln der Markuskirche. Welchen blöden Narren macht Fantasie aus mir. Was soll ich sagen? Wenn du morgen kommst, sollst du sie sehen. Kenntest du mich besser, so wüsstest du, ich bin nicht immer so. Und nähmst es für den Krampf, der eine Kerze zuweilen packt, dass sich ihr ganzes Licht zusammenzieht und sie beinahe erlischt. Doch so... Du bist so edel von Natur. Sehr wohl vergleichst du dich mit einem Licht, das manches Mal bedrängt vom finstern Hauch des Lebens flackert. Nun lass mich gehen. So machst du mich dem Feuer zu ähnlich, meine Wangen brennen schon. Noch nicht. Du hast noch etwas gut zu machen. Wie kann ich's? Dass du dies Spielzeug annimmst und trägst. Nimm diese kleine Dose. Gold und Saphire? Stört dich das und denk, es wäre aus Zinn? Nicht darum gab ich's. Es ist mein Bild darauf. Und damals war ich so alt, vielmehr so jung, wie du jetzt bist. Lass mich ansehen. Dies ist... Mein Bild. Dein Bild? Ich sagte, es ist dein lange Bild, her. Du wirst wachsbleich. Ich träume. Hexen und Teufel sind auf meine Pelle. Venier! Le Duc! Bring Wasser! Er ist ohnmächtig. Le Duc! Hier, Euer Gnaden. Essigwasser. Ach, ich vergehe vor Angst. Und niemand schützt mich. Wer liegt denn hier? Ach, Lorenzo Venier. Es ist der Vittoria-Mann, der Sängerin. Was? Ich sag dir's grad, weil er mir Zeichen machte vorhin, dass ich's nicht sagen sollte. Ich weiß zwar nicht, warum er dir's verschwieg, allein ich sag dir's grad und ich geh fort. Dies ist der Mann? Ja. Ja. Sie hat den Namen nur am Theater nicht, weil er von hier ein Adeliger ist. Allein vermählt sind sie zusammen. Und ein anderes Mal, wenn du so viel Geschäfte hast mit Herren, lad niemand ein, in einem dunklen Zimmer sich tot zu frieren. Das ist gar nicht höflich. Nun wird es Tag. Jetzt kommt er zu sich. Bei Gott, die Redegonda. Und sie hat geplaudert. Leb wohl. Hier ist ein Knoten aufzulösen. Und wird es. Sei es zum Guten oder Bösen. Euer Gnaden, habt ihr vergessen? Nein, nein, Herr Dück. Jetzt für die andere herein. Du. Du bist es wirklich. Liebste. Es waren Leute bei dir. Ja, dein Mann. Es ist zu vieles von zu vielen Jahren. Eins wirft sich auf das andere. Lass mich weinen. So fragst du mich nun gar nichts. Du hast recht. Wir sind hinaus übers Erzählen. Liebst du, wie du mich gleich erkannt hast? Sonderbar, jetzt sehe ich dich verändert. Im Theater war es wie ein Blitz, bei dem mein Blut im Sturm dein früheres Bild auswarf. So wohnt's in dir? Du fragst. Auch deinen Namen trägst du nicht mehr. Hast wie ein altes Kleid ihn abgelegt. Was du dein Name? Bin's nicht ich? Ja, bist du's? Ich bin's. Mir ist, ich habe in dieser Stadt, wo keine Gärten sind, nur Stein und Wasser nicht altern können. Nicht wie andere altern. Nur viel durchsichtiger und viel gelöster vom schweren Boden scheint mir alles. Dies sind wohl die Augen, die der Herbst uns einsetzt. Du warst mir Frühling, Sommer, Sonn und Mond in einem. Liebe, fühlst du, dass ich's bin? Fühlst du, dass ich's bin? Lass! Was willst du tun? Dass du's bist? Ob ich's fühle? Ja und nein. Ich bin bei dir. Und doch mit mir allein. So red von dir. Ist's noch dieselbe Stimme? Zuweilen sehe ich abends auf das Wasser. Es ist verwandelt, scheint ein Element, herabgeflutet von den Sternen. Lautlos verschleiert und entschleiert, unaufhörlich erzeugt es und zerstört es tausend Bilder von Dingen, die nicht dieser Welt gehören. So ist's in mir. Dies ist nun so geworden. Red noch von dir. Noch mehr. Hast du mich nicht singen gehört? Sie sagen, dass es finsterer und lichter wird in einer großen Kirche von meinem Singen. Sie sagen, meine Stimme ist ein Vogel, der sitzt auf einem Zweig der Himmelsglorie. Sie sagen, wenn ich singe, mischen sich zwei Bäche freudig, der mit goldenem Wasser, der des Vergessens, und der silberne, der seligen Erinnerung. In meiner Stimme schwebt die höchste Wonne auf goldenen Gipfeln, und der goldene Abgrund der tiefsten Schmerzen schwebt in meiner Stimme. Und alles ist von dir, dein Abglanz. In deiner Liebe, nur aus ihr genährt, wuchs dieses Wunder, dies Kind der Luft, Sklavin und Herrin der Musik. Dies Ding, das ich so meine Stimme nenne, wie einer traumhaft sagt, mein guter Geist. Wie hätte ich an solchen Wundern Schuld? Mein lieber Wohl. Denn dies entstand ja so. Als du mich ließest, stand ich ganz im Finstern. Und wie ein Vogel an den dunklen Zweigen hinflattert, suchte meine Stimme dich. Du warst im Leben, dies war mir genug. Ich sang. Da warst du da. Ich weiß nicht wie. Ich meinte manches Mal, du wärst ganz nah und meine Töne könnten aus der Luft dich holen wie die Klauen eines Adlers. Es wurden Inseln in der Luft, auf denen du lagest, wenn ich sang. Und immer war mir, als rief ich nur das eine, er ist schuld. An allen Wonnen er, an allen Qualen. Merkt nicht auf mich, er ist es, der euch rührt. Und meine Klagen senkten sich hinab wie tiefe Stiegen, unten schlugen Tore wie ferner Donner zu. Die ganze Welt umspannte meine Stimme und auch dich. Du warst in ihr. Sei wieder mein, Vittoria. Ich kann nicht. Nein, ich will nicht. Wer verbietet's? Wer? Menschen auch. Dein Mann. Mein ganzes Schicksal verbietet's ungeheuer. Spürst du das nicht? Es hüllt mich wie in seinen Schatten ein. Du lügst, du liebst mich, aber du hast Furcht. Oh nein, nicht Furcht. Nur Ehrfurcht. Komm zu mir, wir wohnen... Auf dem Grabe unserer Jugend. Ich habe ein Haus. Ich habe... Noch nicht. Die Stunde kommt, wo du auch das erfährst. Gehör mir wieder. Denk an das, was war. Ich denk daran. In mir ist keine Faser, die nicht dran dächte. Eben, darum lass mich. Du denk daran. Denk an das Fürchterliche, das kam, als wir mit frevelhaftem Finger aufjagen wollten, die verglühte Flamme. Denk an die Qual. Ich meine, ich muss vergehen vor Scham, wenn ich dran denke. Auf dem Rand des Bettes saßen wir wie bleiche Mörder. Denkst du's? Die Luft der Nacht blieb stehen wie starr. Und draußen spie der Berg sein rotes Feuer und leuchtete auf dein und meine Qual. Was meinst du? Die 3 Tage in Neapel, wo wir als die Gespenster unserer selbst uns in den Armen lagen, schmählich tauschend mit bleichen Lippen nicht mehr wahre Worte und Küsse, nein, vielmehr blutrote Wunden ein jedes auf das arme Herz des anderen über und über streute, bis ein Grauen uns auseinandertrieb. In Genua. Dies war in Genua. Es war zu nah von unserem großen Glück. Wir hatten noch die Augenwimpern und die Fingerspitzen versenkt von zu viel Flammen. Welcher Narr war ich, dich so zu quälen? Welcher Narr und Bösewicht? Um der Geschenke willen. Geschenke? Die der Marchese. Der Marchese? Mir? Grimaldi. Wie? Der dir das Landhaus baute. Ein Landhaus mir? Das mit dem Pinienhain. Neapel war es und nicht Genua. Ich weiß von keinem Landhaus. Niemals waren's Geschenke, wegen dessen du mich quältest. Nie kam der Name Grimaldi an mein Ohr. Neapel war's, Neapel. Ich allein, nichts von Grimaldi. Ich war ganz allein. Vielmehr nicht ganz allein. Wer mit mir war, habe ich dir damals nicht gesagt. Ich hielt dies einzige Geheimnis mit den Zähnen in mir zurück, wie einen Fetzen Schleier für meine Seele. Hätte ich alles denn verwechselt? So den Ort als die Person? Er hat's verwechselt. Hat's vergessen können, wie man den Inhalt einer schlechten Posse vergisst. So wie den Namen eines Gasthofs, wie das Gesicht von einer Tänzerin. Und wenn er das vergessen konnte, was vergaß er nicht? Er weiß es nicht mehr. Ich nerv ihn. Dies ist Leben. Nun bin ich ruhig. Siehst du, früher war ich so wie ein kleines Kind und hab uns ganz ums Plaudern und ums ruhige Erzählen gebracht. Ich habe gehört, du warst ein Jahr hier in den bleiernen Kammern, hast den Weg mit deinen Händen dir gebohrt, an Tüchern dich nachts aufs Kirchendach herabgelassen. Dann kam ein Sprung, doch hatte ich reichlich Kleider übereinander an, zuunterst meine, den grünen Rock. Den grünen Rock? Du weinst? Es war so bald danach. Kein halbes Jahr. Darüber trug ich von einem Domherrn das Habit, so äußerst im Schloss ein dicker dänischer Edelmann mit Orden und Perücke, diesen Klumpen. Ich sprang und tat mir nur am Finger weh. Nun kommst du wieder. Wer erkennt mich? Ich hab dich erkannt. Und Frauen, Frauen, Frauen wie Sand am Meer. Ich streife über deine Stirne leicht. Dies war der Strand, verzeih, dies ist der Strand, auf dem die leichte Barke des leichten Gottes landet, jedes Mal beladen mit der jüngsten Siegerin. und viele Spuren sind in diesem Strand. Nun aber gehe ich. Wie? Wann kommst du wieder? Ich wieder? Nimmermehr. Dies war einmal und durfte einmal sein. Doch ich? Wohl auch nicht. Du hast mich vorhin überhört. Dein Mann war... Ich hab's gehört. Ich dachte, mein Ohr betrügt mich. Dein Mann ward heute mein Freund und führt mich morgen, er, der von nichts weiß, an seiner Hand vor dich und nennt den Namen. Den deinen? Nein, den ich jetzt hab. Wir müssen bedenken... Ja, bedenken, heucheln, lügen. Ich sehe, das Leben lässt von seinem Brauch nicht ab. Und wenn es ein Versprechen hält, so mischt es einen wilden Augenblick zusammen aus Verwirrung und Besorgnis und wirft einem Betäubten sein Geschenk zweideutig lächelnd vor die Füße hin. Dich führt mein Mann, der von nichts weiß, mir morgen treuherzig lächelnd zu. Was dir verborgen, dachte ich, in einer reineren Begegnung, an einem stillen Strande dir zu zeigen. Nun ist's wie eine wilde Hafenstadt voll Lärm, in dem die Nachtigallen schweigen. Allein muss nicht in dieser dunklen Welt sogar das Licht gewappnet gehen? Nun, wir wollen einen Harnisch von Musik anlegen und dann mutig alles tun, was uns gerecht und schön erscheint. Die Macht ist bei den Fröhlichen. Jetzt gute Nacht. Le Duc, lösch von den Lichtern einige aus. Befiehlt der gnädige Herr zur Nacht? Jawohl, jawohl, Le Duc. Der gelbe Koffer ist gekommen. Bring ihn her. Die Salbe für die Hände ist fast ganz verbraucht. Ich habe nach Marseille geschrieben. Le Duc, ich habe nicht genug Bewegung. Um Verzeihung. Ich vergleiche den gnädigen Herrn, was die Gestalt betrifft, in jeder Stadt mit anderen Edelleuten von gleichen Jahren. Nein, vielmehr mit Jüngern. Und werde mit vollkommenem Vergnügen mir jedes Mal des Resultats bewusst. Die letzten Tage auf dem Schiff, ich fühle es. Le Duc, wir fechten vor dem Schlafengehen. Verzeihung, die Rapiere sind im Mestre, beim übrigen Gepäck. So ringen wir. Geh nachsehen. Eine Gondel mit Maskierten. Auch Frauen? Nein. Nur Männer. So ist der Messer Grande und mein Tod. Le Duc, du bist, der mich verkauft als Schuft. Nur du, sonst kennt mich hier kein Mensch. Ich würge dich zu Tode. Gnädiger Herr, hier ist dein Messer. Wozu? Eure Hände. Vergib. Was ist das? Bin ich schon so schreckhaft? Das Haus hat keinen zweiten Ausgang. Verflucht mein Leichtsinn. Wie? Es ist gebaut zum Teufel wie eine Mausefalle. Was sucht ihr denn im Koffer? Da ist der Orden vom Goldenen Sporn. Was suchen euer Gnaden? Häng du ihn um. Den Orden? Ja, du, ich will's. Und steht der Henker unten, soll zumindest ein Kämmerer ihm die Türe öffnen. Geh und nimm den großen Leuchter. Geh, dein Herr empfängt. Und sind sie's? Ich könnte ja noch einmal entkommen. Nein, nein, nein, nein. Noch einmal alles dies... Mit meinen Nägeln den Mörtel bohren, auf den Atemzug der Wächter horchen, alle Höllenqualen erdulden, wenn der letzte Schuft dem Bett auf zwei Schritt nahe kommt. Noch einmal dies. Ich merke, das Leben will dasselbe Stück nicht wiederholen. Euer Gnaden! Was ist, was wollen Sie? Fort sind Sie, fort und werfen dies herein mir durch die Tür. Den Brief? Wir sind nur Arlecchin und Trofaldino in einem tollen Stück. Die Herzogin San Severina tut die große Ehre uns an und ist... Errätst du? Eifersüchtig. Das ist zumindest ein wechselnd Fieber. Es ließ lang aus. Heufieber, alle Jahre einmal, doch heftig. Und kurz und gut, sie droht. Sie droht, wenn ich bis morgen Abend nicht Venedig im Rücken habe, ist ein Brief am Weg... der mich verrät an die Inquisitoren. Wir gehen. Sie ist die Frau, ihr Wort zu halten. Doch nun zu Bett. Dies ist ein buntes Zeug von Wiedersehen und Trennung. Angst und Lust. und macht den Kopf so wirr, als hätte man Nächte in einem Maskenaufzug umgetrieben. Wir gehen morgen, zwar vor Abend nicht. Vittoria wollte mir doch etwas zeigen. Was wird das sein? Sie ist noch fast so schön wie damals. Doch ich merke, man soll kein Ding zweimal erleben wollen. Wie wenn Fäuste unsichtbar uns von rückwärts hielten. Seltsam. Ich wollte, die Redegonda wäre geblieben. Die hält kein Spuk mit Luft, als wie mit einem Gitter umschlossen. Vor 10 Jahren, glaube ich, hätte ich dergleichen nicht gespürt. Dergleichen sind deine unsichtbaren Boten, du, den ich nicht nennen will und dem die Zeit auf leisen Sohlen dient. O schöne Stadt, die nie versagt. Heute war ein hübscher Tag. Wir wollen ihn uns merken. So gelungen, als wäre er eines Dichters Kopf entsprungen. Doch was vergeud ich Schlafenszeit mit Schwätzen? Wir wollen auf dies heut ein besseres Morgen setzen. Schreib um die Salbe. Bei Gnaden? Ja, du hast schon. Gut. Vittoria? Vittoria? Vielleicht, dass sie noch schläft. So will ich dann noch warten. Nun schon ich ihren Schlaf. Und bald vielleicht ermord ich ihr den Schlaf. Von vielen Nächten. Nun ging es mir ans Herz, als einer nur auf ihren Schatten treten wollte. Bald tret ich vielleicht mit Fingern, die gepanzert in ihres Herzens Wunden und in meine. So tappen wir im Dunkeln hin und her. Vittoria! Nein! Ich bin's, Cesarino! Gib mir die Hand, ich habe dich erschreckt. Besser wär's, wenn eure Hände sich nicht so ähnlich sehen. Warum denn besser? Sag, du hast deine Mutter nie gekannt? Wie? Unsere Mutter? Deine. Sie war doch Vittorias Mutter auch? Jawohl, jawohl. Wo gehst du hin? Ich sehe, ob jemand kommt. Vittoria. Du siehst nicht fröhlich aus. Ich bin nicht fröhlich. Vittoria, wie hast du heute geschlafen? Weißt du, ich wachte einmal morgens auf, indessen du noch schliefest. Über dich war ich gebeugt und hasste deine Augen. Ich hasste deine süßen Augenlider. Denn irgendwie verstand ich, dass darunter ein Traum war, angefüllt mit Leben, dran ich keinen Anteil hatte. Keinen Anteil. Nicht eines Schattens Anteil. Ja, mein Lieber, doch war dies, weil ich schlief. Nun bin ich wach. Nein, dies ist, weil du wach bist. Aber dann müsste ich die Lider nicht. Ich müsste ja die wachen Augen hassen und die Lippen und diese süße, helle Stirn und alles. Ich weiß nicht, was das ist, wovon du redest. Sag mir, was bin ich dir? Du bist mein Mann. So bist du meine Frau. Und Mann und Frau, sagt man, sind eins. Mich dünkt, dies ist nicht so. Was quälst du dich und mich mit solchen Worten? Nicht genug deutlich? Nun, hier ist ein Bild, siehst du, auf dieser Dose. Und der mir's gab, so hat Natur noch nie mit lautem Mund geschrien, ist der Vater des Burschen, den du deinen Bruder nennst, und nicht dein Vater. Dir ist er nicht ähnlich, und nicht dein Vater, er ist wohl zu jung. des Burschen Hände aber wieder sind den deinen allzu ähnlich, als dass nicht ein fürchterlich verwirrender Verdacht sich wie ein Brand ganz durch mein Denken fräse, von 100 dunklen Dingen noch genährt. Denn der mir's gab, das ist derselbe Mann, des Anblick gestern in der Oper dich unter der Schminke so erbleichen ließ, als schlüg ein weißer Blitz durch deinen Leib. Dass ich erschrak, kann sein. Ich habe ihn lange, so lange nicht gesehen. Dass mir war, als müsst nun meine Mutter hinter ihm aus ihrem Grabe aufgestanden kommen, zuhören, wie ich singe. Ich habe ihn als Kind sehr oft gesehen, bis zu dem Tag, da meine Mutter starb und mich zurückließ und meinen neugeborenen Bruder. Meine und meines Bruders Hände gleichen, glaube ich, den Händen unserer Mutter. Ich war damals 10 Jahre und mein Vater lange tot. Wie? Deine Mutter war 2-mal vermählt? Das nicht. Ich war ein Kind, das viel verstand. Begreifst du, was mir es war, nach 17 Jahren den Menschen wiederzusehen? Er ist die Schuld, dass meine Mutter starb und dass mein Bruder lebt. Jetzt schweigen wir. Die kommen. Geh ihnen, bitte ich, entgegen. Ich lüge wie ein Grabstein. Und ich bin's ja auch allein drin, wie in einem Grab, die sonst vergessene Abenteuer wohnt. Um seinetwillen lüg ich bis ans Ende. Nun bin ich eine, die auf Dächern wandelt, wo kein Vernünftiger den Fuß hinsetzt. Wer mich beim Namen anruft, bringt mich um. Du bist ohne sie, Lorenzo? Hast du sie wieder fortgeschickt? Vittoria, mach, dass ich dir glauben kann. Lorenzo, was bin ich dir? Alles bist du mir, alles. So oder so, zum Guten oder zum Schlimmen. Vittoria, ich habe Angst, dass mich das Leben überlistet. Oh, es überlistet uns alle, mein Freund. Vittoria, mach, dass ich dir glauben kann. Bedenk, wie du in mein Leben hineintratest, beladen mit Geheimnissen. Es gab eine Zeit, da du mich um diese Dinge willen mehr liebtest. Du selbst verglichest mein Wesen mit einem festgeflochtenen Kranz. Ja, ich bin nicht dein Geschöpf. Ich bin das Geschöpf des Lebens und beladen mit dem Abglanz überwundener Schmerzen. Behängt mit dem Gold erstarrter Tränen trat ich in dein Leben hinein. Denk daran, wie es anfing, Lorenzo. Hab ich gelogen? Versprach ich zu viel? Ich denke daran, Vittoria, dein Reden hat niemals etwas versprochen. Dein Schweigen auch nicht. Dünkt mich. Es war nur dein Wesen, das Unaussprechliches versprach. Und hielt, Vittoria, ja, oh, mehr als hielt. Doch wenn in deinem Reden, deinem Schweigen, so wie in einem Nest und einem Abgrund wie Kröten, Lüge neben Lüge wohnt, vom Anfang an und immer, immer fort. Wie es möglich ist, entsetzlich möglich ist, was bleibt uns dann, Vittoria, dass wir beide fortleben können? Sag, was bleibt, Vittoria? Was willst du tun? Das Einzige, was dich ruhig machen kann. Du musst dabei sein, wenn ich ihn wiedersehe und wenn er mich wiedersieht. Er muss hierher kommen. Vittoria, was du willst, das ist schon geschehen. Er wird herkommen. Er wird herkommen? Ich habe das getan, was du tun willst. Du hast es getan? Du hast es schon getan. Du hast ihn herbestellt, um mich zu prüfen? Ich weiß es nicht. Es kam so, es fügte sich so. Da du es aber nun so willst, Vittoria, du selbst es willst, dann ist ja alles gut, Vittoria. Was macht dich jetzt traurig? An eines nur hast du gar nicht gedacht. Wenn er jetzt kommt und sieht mich und sieht den und nimmt ihn mir. Lorenzo nimmt ihn mir. Wie kennt er denn sein Kind? Das hoffe ich nicht. Erkennt er dich? Kann sein. Und dann? Was dann? Er ist der Vater. Ich nicht die Mutter. Welche Kraft hab ich, die Schwester, wenn er sein Kind haben will? Oh, weh mir, dass ich immer wehtun muss. mir selbst und anderen. Es ist besser so. Wenn du mir dann nur glauben kannst, dass ich dein bin. Mein. Doch wie? So völlig, als ich kann. Nun still, die kommen. Sieh mich noch einmal an. Da. Liebe. Liebe. Die erste unserer Gäste, Marfisa Gordicelli. Lasst mich mit der ins andere Zimmer gehen. Sie soll auf einem Stuhl im leeren Zimmer verlassen sitzen wie die Ariadne. Ich will der Bacchus sein, der zu ihr kommt. Dies ist ein Kopf, in dem die ganze List beisammen wohnt von Frauen und von Männern. Er sagt aus Heuchelei das, was er meint, und deckt es damit besser als mit Lügen. Dies ist ein Kopf, in dem der Kopf der Circe verborgen ist. Ich fürchte, sie macht Glühwürmer aus uns allen und steckt sich die mit Nadeln in ihr Haar. Marfisa, bitte geh. Vor meinem Spiegel sind aufgeschlagene Noten. Bring mir die. Cesarino? Was hast du, Schwester? Du bist nicht wie sonst. Nein, lüg nicht. Du hast eine Angst in dir. Was ist das, Schwester, liebe Schwester, was? Geh zur Marfisa, gib nicht Acht auf mich. Nicht von der Stelle, eh du anders bist. Du. Nein, geh, mein Kind. Du bist doch da. Du und mein Mann. Wovor sollte ich mich fürchten? Ich weiß nicht, was es ist, allein ich fühle, es ist etwas. Du bist nichts als ein Schwindeln, in einen dünnen Schleier eingewickelt. Mein Freund, das ist nur, was wir alle sind. Nun geh hinüber zu Marfisa, such die Noten. Vittoria, noch ein Wort. Wenn er sein Kind nicht kennt und dich, wie es sein kann, auch nicht erkennt, so bitte ich, sag ihm nichts. Wie? Denn nun habe ich die Kraft, dir so zu glauben. Wie du es willst. Wie du es wirklich willst. Ich will, dass du für Cesarino nicht zu fürchten hast, um meiner Schwäche willen. Oh, schmäh dich nicht. Sei still, die Gäste kommen. O schönste Eurydike. Sassi. Die mit Orpheus die Rollen tauscht. Und sie ruft ihn zurück und führt ihn aufwärts aus dem Reich der Schatten. Wen meint ihr, Sassi? Euch und den alten Meister, dessen Lied ihr singen werdet, wenn wir euch bitten. Hier eure Noten. Das Leben spinnt das Beste unserer Seele aus uns hinaus und spinnt es still hinüber auf andere, unschuldigere Geschöpfe wie Bäume, Blumen, eure Instrumente. In denen lebt es dann und altert nicht. Was einst Feuer war in ihm, der diese Noten schrieb, ist Feuer nun in uns und diesen Geigen. Als er noch jung war, gab ihm das ein Gott. Er horchte auf den leisen, süßen Laut des Lebens und fing den Klang davon in seinem Ohr und hauchte ihn in Flöten. Wir haben die Musik, die er erschuf. Nun ist sein Atem nimmer mehr vonnöten. Lorenzo, du hast einen Gast gar nicht gesehen. Der eben kam und euch nicht stören wollte. Ah, Weidenstamm, ich freue mich von Herzen. Vittoria, Baron Weidenstamm aus Holland. Und mir nicht völlig fremd, wenn ich nicht irre. Marfisa Corticelli kennt euch von gestern. Cher Baron. Dies ist mein Bruder Cesarino. Cher Baron. Und zu sehr mein Stolz. Es haben ihn 5 Städte und eine Schwester, die nichts kann als singen. So schlecht erzogen, dass er voll der Fehler der Jugend steckt. Und leider voll des Zaubers, der für zu günstige Augen sie verhüllt. Je mehr ich von ihm rede, merke ich, kommt nicht er, nur meine Torheit an den Tag. Er meint, dass ihm die Welt gehört. Er ist noch halb ein Kind. Sprichst du immer noch von mir, du Gute? Mein Bruder, sprich mit ihm. Er stand sehr nah zu deiner Mutter. Tatet ihr das, Herr? Ich habe meine Mutter nie gekannt. Sie sagen, Mutter ist das schönste Wort im Leben, mit dem tiefsten, süßen Klang beladen. Doch für mich ist Schwester dies. Und wenn ich Mutter sag, so denke ich eine, die mit dem einen Fuß im Grab, auf mich aus fremden Augen schaut. Und schaudere fast. Da tut ihr Unrecht. Cesarino, such du mir eine Frucht aus und bring sie mir. Mafisa, eine reiche Schale voll. Weißt du nun, wer das ist? Vittoria. Es ist dein Kind. Dein und mein Kind. Du liebste Zauberin. Ein Spiegel ist's, der 30 Jahre nach rückwärts, wie ich atme, mich eilig blitzt. Ich küsse meine Jugend wehmütig auf die Stirn, wenn ich ihn küsse. Mir macht er meiner Jahre Zählung wirr und mich mir selbst zur Doppelgängerin. Zum Glück weiß hier kein Mensch mein wahres Alter. Weil du keines hast. So schwimme ich auf einer großen Lüge durchs Leben, wie Europa auf dem Stier. Die Schwester meines Kindes. Vergisst du ganz die anderen Gäste? Nein, mein Freund, verzeih, ich bin heute nicht die beste Hausfrau. Ich muss dir noch erklären, was ich gestern... Oh, verstehst du, was mich in den Boden schlug, als du mir deine Dose schenktest? Ich weiß erst heute, dass Vittorias Bruder von Mutter zwar doch nicht von Vaterseite ihr Bruder ist. Ich kannte einen Marschall von Frankreich, den der Anblick weißer Mäuse in Ohnmacht warf. Es gibt dergleichen Spiele, doch du entschuldigst mich. Mach fieser. Ihr kümmert euch sehr spät um mich, Baron. Denkt ihr daran, was gestern ihr versprochen? Ich muss wahrhaftig heute vor Abend fort. Und doppelt gibt, wer gleich gibt, schöne Kleine. Vor Abend? Das ist lang. Oh, 3 kurze Stunden. Sucht mich dann hinter dieser kleinen Tür. Doch, jetzt geht. Schwester, der fremde Mensch gefällt mir sehr. Hat er denn viel mit dir geredet? Nein. Allein die Art und dass er wieder jetzt mit der Mafisa spricht. Schau, wie sie lacht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe ihn gern. Stellst du dir vor, du möchtest gern einmal so sein? Wie der? Ganz so und nichts als das? Ja, was denn noch? Berühmt? Ja, auch berühmt. Um alle auszulachen, die den Ruhm wie eine große Staatsperücke tragen. Wie trügst du ihn? Wie eine Schuhschnalle. Wenn er jetzt kommt, sprich noch mehr mit ihm. Und merk auf alles gut, was er dir sagt. Bruder und Schwester. Das sind wir doch wirklich. Sie sagen so wie Diana und Endymion. Zeus und Europa. Ganz als ob es Masken wären. Er ist zu unverschämt. Es ist sein Alter. Ich muss ihn bitten, dass er mir du sagt. Das wird ihn älter machen und mich jünger. Warum? Es sagen Väter ja und Söhne einander du. Doch Freunde auch. Es gibt nicht wenig Städte, wo der ganze Adel sich so zu Brüdern macht. Lass dir von ihm erzählen. Er ist viel gereist. Die Welt ist ihm ein offenes Buch. Die halbe Lust am Reisen, denke ich. Nein, mehr als die halbe. Muss in der Schnelligkeit. Ich kann mich schlecht ausdrücken. Aber was du meinst, hat Sinn. Europa wird dein Haus, die Welt dein Garten. Der Wunsch erschafft dir Vaterländer. Die Hast ist schönste Trunkenheit. Ja, das. Und viel... Doch irgendwie muss dann das Leben immer so... Das kommt von selbst. Der umgegrabene Baum geht schnell zugrund. Uns gibt ein fremder Boden Riesenkräfte. Die Märchen werden wahr. Der Vogel Rock trägt dich in seinem Turban. Ariadne hebst du in deinen Wagen, die Verlassene. Städte versinken hinter dir und neue tauchen empor. Weil du der Fremde bist, bist du schon reizender als alle anderen. Mir schwindelt. Nein, es ist nichts als Spiel, darin der stärkste Wille... aus Medusen, die ihn erwürgen, wenn er sie nicht bändigt, tanzende Grazien machen kann. Ein Spiel. Er denkt nicht daran, ihn uns wegzunehmen, nicht wahr? Er denkt nicht dran. So bist du froh. Vittoria, warum bist du nun traurig? Wieder träume, daran ich keines Schattens Anteil habe. Da sind die beiden wieder. Ich sehe, dass ihr euch nur zu sehr versteht. So sehr, dass euer Bruder mir erlaubt hat, ihm so, als wäre ich ein Verwandter. Dies engmaschige Netz zu schenken, das ein Ring mit eingegrabenen arabischen Worten verschließt, doch eines Edelmannes Hand großmütiger als dieser Heidenring aufschließen wird, bis kein Gefangener mehr im Innern wohnt. Die Börse nehme ich gern. Doch tu dies Gold daraus. Wie, hätte ich dir einen Granatapfel geschenkt, behieltest du die Schale nur und würfest mir die Kerne vor die Füße wie dieses Gold? Nein, dies wäre Nahrung für einen Augenblick. Lass deine Laune den Mund weit auftun und dies Gold wird auch nicht mehr sein als Nahrung eines Augenblicks. Ich kann nicht. Also weißt du nicht zu schenken, da du so gar nicht anzunehmen weißt. Und was denkst du nach? Wir sind im Feenland. Hier drinnen halte ich ein seidenes Zelt. Groß wie die Markuskirche. Gewänder für 200 Sklavinnen. Und eines aus durchsichtigem Gewebe mit goldenen Schmetterlingen eingestickt, mit einem Unterkleid mattgelber Seide liegt drauf und... Heißt? Ich wollte sagen, glänzt. Doch heißt, nun, heißt... Marfisa Corticelli. Ja, liebe Schwester. Oh, mach keine Falten in deine schöne, liebe, helle Stirn. Steht nicht so da und seht euch an und denkt... Er ist verliebt, das ist wie eine Krankheit, man muss ihn hüten, er ist viel zu jung. Bin ich so jung? Die Seele hat kein Alter. So geh und kauf. Zwei Schiffe sind gekommen. Eins von Brabant und eins aus der Levante. Da finde ich, was ich suche. Denn ihre Maße habe ich im Kopf. So wie die vielen Stimmen der Palestrina-Messe, die ich neulich aus dem Gedächtnis aufschrieb in der Nacht. Er macht Musik aus allem, was er anrührt. Wie wundervoll, dass solch ein wildes Wasser zugleich die Gabe hat, so rein zu spiegeln. Cesarino, geh, mein Sohn. Oh, wie ich dich erkenne. Für was? Für einen frechen kleinen Burschen, den hoffentlich die Leute auf dem Schiff einfangen, ihn in einem anderen Land als Affen zu verkaufen. Gut, dann spreng ich ins Wasser. Und es käme ein Delfin und trüge mich auf seinem Rücken fort. So, geh nur, geh. Nimmst du mich mit? Wie gern. Zwei schwarze Maskenkleider. Und entlass die Musiker. Lieber Baron, wohin? Sie suchen jemand? Oh, niemand. Niemand. Weißt du, dass der Baron Venedig heute schon verlässt? Wie? Heute schon? Ja, heute. Und lässt sein Kind mit heiterem Lächeln stehen, wo er es fand. Wie rätselhaft verschieden Menschen sind. Wie töricht war ich nur mit meiner Angst. Das weiß ich. Diesen hast du nie geliebt, auch nicht im Traum, auch nicht im bunten Traum. Leb wohl, Vittoria. Cesarino, komm. Baron von Weidenstamm, du leistest meiner Frau noch eine kurze Zeit Gesellschaft, ja? Ihr müsst euch vieles zu erzählen haben, wenn ich nicht irre. Sind die Masken da? Hier, wirf die deine um. Lebt wohl. Nun geht dein Sohn mit meinem Mann und kaufen ein Kleid für eine Tänzerin. Kein Märchen geht lustiger aus. Die alten Tränen wurden Goldflitter für ein buntes Maskenkleid. Du bist der Tänzer, ich die Tänzerin. Wir drehen uns einmal, dann gehst du hinaus, ich hier hinein und alles hat ein Ende. Du liebe, schöne, gute. Viel leichter sind manche Dinge hier, wo sie geschehen, als hier, wo wir sie träumen. Sonderbar. Nun lassen Sie uns eine halbe Stunde allein, damit wir, wie auf dem Theater, du mir, ich dir, in 100 Worten sage, was zu erleben gerade ein halbes Leben hinreichte. Und dann willst du wirklich fort? Noch heute, Liebe. Heute. An dem Tag, der dir dein Kind gegeben. Dies ist wahr, dass Frauen Mütter sind und Männer Männer. So kränkt es dich? Du musst. Ich muss, Geliebte. Sie sind mir auf der Spur. Aus Eifersucht hat eine Frau... Ist eine Frau im Spiel? So musst du wirklich. Frauen sind gefährlich. Man sagt's zumindestens. Ich war es nicht. Dir nicht. Dem alten Mann nicht. Nicht dem Dritten. Vielleicht auch bin ich keine rechte Frau. Weißt du denn noch, wie über alle Maßen achtlos, wie über Nacht du mich verließest? Nach den 3 Tagen? Oh nein, der 3 Tage gedenke ich nicht. Der guten Zeit gedenke ich. Und ihres doch für dich so leichten Endes. Du weißt nicht, wie das war. Ich weiß es nicht und habe es nie gewusst. Doch nun, mein Lieber, erzähl mir es nicht, denn nun ist nicht die Zeit. Nun ist die Zeit, von unserem Kind zu reden. Der alte Mann, bei dem ich lang gelebt... Der Fürst von Pelagonia? Diesen Namen, der dich und mich nicht kümmert. der auf Erden nichts als den Deckel einer Gruft bezeichnet, den wusstest du. Doch dass ein Kind, dein Kind, aufwächst, ein lebend Kind von dir und mir, das hast du nie gewusst. So leben wir. Der alte Mann war gut. Mit wenig Kunst konnte ich aus ihm mir einen Vater machen. Er? Hat dies Kind gekannt und recht geliebt. Diese Edelsteine, die er mich anzunehmen, sterbend bat, sind das Korallenriff im Meer gewesen, daran sich mit der Zeit ein kleines Erbgut für mein, für unser Kind von selber hing. Von selber? Ja. Denn ich tat nichts dazu, als dass ich sank. Ich warf mein Netz nach Liebe und ich zog's mit einem Klumpen Gold empor. So ist er reich. Wohl reicher als mein Mann. Der ist der Dritte? Ja, der Dritte. Du der Erste, warst mein einziger Geliebter. Doch weil das Leben Vater mir und Bruder versagte, als ich hilflos war und klein, so musste ich sie im Leben suchen gehen und fand zuerst den einen, dann den anderen. Nun weißt du alles. Wenn dein Sohn so reich ist, so wird ihn dieser Ring des Steines nicht und auch des Gebers wegen nicht erfreuen. So gib ihn du, von der er alles hat, dem Kind an seines armen Vaters statt. Du nennst dich selber arm, Antonio. Hör mich, er, ich. Dies alles ist doch dein. Du bist sein Vater. Ich gehöre zu ihm. Und er muss... Vittoria, Vittoria, wir müssen still vorüber aneinander. Still wie die beiden Eimer in dem Brunnen. Der eine geht nach oben, der ist voll. Der leere geht nach unten, in das Dunkel. Antonio. Ich bin heut nicht arm. Und morgen? Gib ihm den Ring und sag ihm dies dazu. Er kommt von einem, der mit 1000 Armen nach allen Freuden griff und wie ein Kind mit allem Wild zum Mund fuhr, der mit Lust am Schein von Seifenblasen hing, der achtlos ein wundervolles Herz hinfallen ließ, um eine liederlich geschminkte Maske zu haschen, der des Lebens Sklave hieß, nicht altern konnte und dein Vater war. Gib ihm den Ring und sag ihm nichts dazu. Wie, du willst gehen und ihn auch nicht erwarten? Es ist noch früh am Nachmittag. Verzeih, ich habe Verschiedenes zu ordnen. Auch, es wäre ein Augenblick. Was macht das aus? So geh und ordne. Angelo, die Gondel für den Baron. Wie du sie verstehst, die Kunst, die ich im Leben nie erlernt, die Kunst zu enden. Wer das kann, kann alles. Ich fing was an, da war ich 16 Jahre. Und heute hat's kein Ende. Tut's dir leid? Ich weiß nicht. Geh. Leb wohl. Antonio, weißt du, wie ich gestern Nacht zu dir kam? Nimm dir's als Erinnerung mit. Ich kam so sehr die Sklavin eines Zaubers, der von dir ausging, und doch nicht von dir, dass ich kaum mehr die Mutter deines Kindes, kaum mehr ich selber war, die Sängerin, vielmehr dein törichtes Geschöpf, die kleine, längst begrabene Vittoria. Ich bin sehr froh, dass du das nicht gespürt und mich mir selbst zurückgegeben hast. Ich könnte auch dafür danken, dass du schuld warst, dass ich's noch einmal spürte. O Vittoria. Vorüber. Ihre Gondel wird gemeldet, Baron. Wie? Geht er wirklich? Kann er's? Ja, er geht. Er geht. Was will ich weinen? Alles führt dein gütiges Geschick zu sanftem Ende. Und mir bleibt alles, denn der eine geht, aus dessen Mund der Blitz hätte fallen können, denn ihn hält eine Tänzerin am Faden. und den Magnetberg, dran sein morsches Schiff einmal die Nägel lässt und elend scheitert, birgt jedes Haus, aus dessen offenen Fenstern geschminkte Lippen auf die Straße lächeln. Er geht und dreht den Kopf nicht noch einmal, das Haus zu sehen, in dem sein Kind zurückbleibt. Mich dünkt, das wollte ich doch, was jetzt geschah. Wie, oder log ich auch mich selber an? Wie leicht und lustig ging dies alles aus. Hätte ich ihn gestern Abend nicht gesehen, gelang mir heute niemals die Verstellung. Und wiederum, wer etwas von dem Erz, das in dem Namen Vater dröhnt und klingt, in seines Wesens weichen Lehm gemischt, so ging er heut nicht so von dieser Schwelle. An welchem Spinnweb oder welcher Kette von Eisen hängst du unser Schicksal auf? Du droben? Wohl, ich sehe, dies ist nun so. Des Lebens Wasser rinnen einen Weg und der Musik erschuf, dann kommt ein Tag, wo er sie nicht erkennt und sich von ihr wegwendet. Also auch geschah es hier. Bin ich nicht die Musik, die er erschuf? Ich und mein Kind? Ist Feuer nicht in uns, was Feuer einst in seiner Seele war? Was gilt das Scheit, daran es sich entzündet? Die Flamme ist dem höchsten Gott verbündet. Mir bleibt das Blut in allen Adern stehen. Sie singt das große Lied der Ariadne, das sie seit Jahren nicht hat singen wollen. Die große Arie, wie sie auf dem Wagen des Bacchus steht. Oh, komm, Lorenzo! Das Hörspiel brachte von Hugo von Hofmannsthal Der Abenteurer und die Sängerin. Die Rollen und ihre Sprecher waren Baron Weidenstamm, Paul Hoffmann, Vittoria, Käthe Gold, Cesarino, Peter Broglie, Lorenzo Venier, Heinz Klingenberg, die Redegonda, Hilde Mikulic, Marfisa Corticelli, Gisela Zoch, ihre Mutter, Adrienne Gessner, Salaino, Kurt Huemer, Bankier Sassi, Günther Hähnel, Le Duc, Otto Bolesch. Die Musik zu dieser Sendung schrieb Peter Zwetkow. Sie wurde aufgenommen vom Südwestfunkorchester unter Leitung von Hilmar Schatz. Funkbearbeitung und Regie Gerd Westphal. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion mit dem österreichischen Rundfunk und der Schweizerischen Rundspruchgesellschaft aus dem Salzburger Sommer 1958.